Ich hab, ihr glaubt es kaum, hatte ich einen schönen Traum. Und ich hab so gelacht, so viel Dummheit gemacht, denn mein Traumorchester ist erwacht. Jedes kleinste Instrument seine beste Seite kennt. Und da wird musiziert, wunderbar dirigiert, alles ist dabei ganz einerlei. Und mit Schimbum und mit Trara fängt gleich es an im Nu. Und die ganzen Leute hören alle zu, die Harmonika ertönt, die Posaune, ach, sie stöhnt. Darauf spielt das Piano, Piano, die Weiß, und die Klarinette zart und weich. Das Saxophon bläst mit süßem Ton. Gleich die Trommel hinterher, die Harmonika ist schon wieder da. Und der Brummbass brummt und lacht. Wirklich einerlei. Dieses Fiedel da, die dumm, geht mir noch im Kopf herum. Plötzlich gibt's einen Krach, nur da bin ich erwacht. Und du brauchst, mein schöner Traum ist aus.